Am 26. Mai 1828 auf der Polizeiwachtstube in Nürnberg. Akte Wellmann, Kontrahofrichterverhandlung vom 16. April. Bleimer! Jawohl, Herr Polizeihauptmann. Also nie sind Sie da. Ich bin noch da. Soll nicht da sein, soll hier sein. Jetzt schicken Sie mal die Polizeiakten an das Kreis- und Stadtgericht und schreiben Sie Folgendes dazu. Ja. Nürnberg, den 26. Mai 1828, ja. Betrifft Zeugenverhör. Ja, okay. Zeugenverhör des königlich-bayerischen Stadtgerichtsarztes Dr. Preu in Sachen des P.P. Wellmann, Akt C, römisch 842. 26. Mai. Na, bleiben wir, dann machen Sie mal nicht so langsam. Jawohl. Doch schon neun, ich bin müde. Also, rein. Namen? Ah, Polizeikommissar Scheuer. Namen, Füß. Und Namen, ich hatte nicht gedacht, am Pfingstmontag noch auf die Polizeiwachtstube zu müssen. Na, was ist denn los, hm? Kurioser Fall, weil es nichts damit anzufangen. Also, ich war heute mit dem Rittmeister vom Wessenig nach Erlangen. Hm. Wir kommen gegen acht zurück und das kleine Töchterchen vom Wessenig empfängt uns mit den Worten: Papa, ein wilder Mensch liegt bei uns im Stall. Ein wilder Mensch? Wir gehen hin, tatsächlich, da liegt auf der Streu ein Bursche, ungefähr 17 Jahre alt, und schläft. Ach nee. Wir rütteln ihn hoch und fragen, was er will. Kaum sieht er den Rittmeister in Uniform, sagt er, er Sechtene möchte ich wählen. Oder so ähnlich, naja, ich beherrsche den Dialekt nicht so richtig. Ja, ja, ja, ja. Weiter haben wir nichts aus ihm rausbekommen. Stadtgerichtsarztes Dr. Na, was ist denn Heimer? Ja, ich bin mit dem Diktat soweit. Ja, lass es gleich befördern. Entschuldigung, bitte schon. Sofort. Und weiter? Naja, immer wieder das Gleiche. So ein Reiter möchte werden, das sagt auf jede Frage. Höchstens noch, wo ist denn? Vermutlich ein Irrer. Oder ein Betrunkener. Haben Sie mitgebracht? Ja. Der Schuster Weigmann und ich haben ihn führen müssen. Konnte kaum gehen. Überhaupt ist alles etwas merkwürdig mit ihm. Dieser Weigmann hat ihn irgendwo aufgelegt. Bleimer! Herr Polizeihauptmann. Sind Sie noch da? Nein, ich bin hier. Holen Sie mal die beiden rein von draußen, ja? Sofort. Hier ist schon mancher zum Sprechen gebracht worden. Das dachte ich auch, deswegen habe ich das Subjekt gleich mitgebracht. Ein Monstrum, sage ich Ihnen. Das heißt, er sieht ganz normal aus. Nur so elendbleich, aber sonst... Naja, Sie werden ja sehen. Hier sind Sie, Herr Polizeihauptmeister. Schuhmachermeister Weigmann, Herr Polizeirotmeister zu dir. Also Sie warten, bis Sie gefragt werden. Jawohl. Ist das der Bursche? Ja, das ist er. Also, wie heißt du? Wie du heißt? Stuhlbleiber, schnell mal. Ja. Dann kann er gar nicht mehr stehen, setz dich. Wenn ich was sagen darf. Warten Sie, bis Sie gefragt werden. Bist du müde? Reuter, wenn... Was nun, red schon los, bist du krank? Reuter, wenn... Na, ich habe es ja gesagt, mehr kriegen Sie nicht heraus. Das weiß ich nicht. Was weißt du nicht? Reuter, wenn... Sehen Sie, immer will ein Reuter werden. Wie mein Vater, wenn ich... Oh, dein Vater war also Reiter. Das weiß ich nicht. Du hast es doch eben gesagt. Reuter, wenn... Wie mein Vater... Vater, wenn... Du! Reuter, hallo! Wenn ich was... Na, Sie warten. Ja, der schläft ja. Na, hat doch die Augen offen. Aber trotzdem. So was gibt's ja gar nicht. Bleib mal. Halten Sie mal die Kerze vor die Augen. Vor was? Na, vor die Augen, Dummkopf. Na bitte, der zuckt ja nicht mal. So was hab ich ja noch nicht erlebt. Ja, ich war beim Kürassieren. Idiot. Legen Sie auf die Bank, bleib mal. Jawohl. Scheuer, betrunken ist der nicht? Polizei, ja, na, was ist denn? Was ist denn? Wenn ich was sagen darf. Also, was wollen Sie denn sagen? Anscheinend schon ist Blut. Na nu. Ziehen Sie mal die Schuhe und Strümpfe aus. Der Bursche ist völlig erschöpft wie ein Tier, das gehetzt worden ist. Alles voll Blut, Herr Polizeihauptmeister. Und dann ein Fußsohlen, lauter Blasen. Du scheint einen endlosen Weg gemacht zu haben bis Nürnberg. Na, Herr Kommissar, da muss ich widersprechen. Wieso? Ja? Als Schuster sehe ich das. Schau es, die Fußsohlen. Der ist nicht weit hergekommen. Stimmt. Schuhsohlen? Ja, das ist viel mehr. Also, wenn ich meine Meinung sagen darf, als wie wenn ein Kind noch nicht richtig gehen kann. Also, ich als Schuster... Ein Kind, lächerlich. Der Bursche ist doch 17, 18 Jahre alt. Also, Weigmann, jetzt erzählen Sie mal. Wo haben Sie ihn gefunden? Also vor meiner Haustür auf dem Unschlittplatz, Ecke Mittlerer Kreuzgassen. Es war so ungefähr um 4 Uhr heute Nachmittag. Da wackelte der Bursch den Bärlein hinter den Berg hinunter und drückte mir einen Brief in den Händen. Ja, richtig, einen Brief, adressiert an den Herrn Rittmeister der 4. Eskadron. Deshalb wurde er bei Wessenig abgeliefert, wo ich ihn dann fand. Aha. Hat er unterwegs was gesagt? Ja, Sie haben ja gehört, was er so plappern tut. Herr Rittmeister, jedes Kind kann ja mehr reden als der. Das ist ja ein eigenartiger Fall. Haben Sie einen Brief bei sich? Ja, hier. Ich lese mal vor. Aha. Er ist schwer zu verstehen und voller Fehler. Ja. Von der bayernischen Grenz, das Orte ist unbekannt, 1828. Aha. Hochwohlgeborener Herr Rittmeister, ich schicke Ihnen einen Knaben, der möchte seinem König getreu dienen, verlangte er. Aha. Dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober. Also ein Findling. Ja. Ich habe sein Mutter nicht erfragen können. Ich habe mir gedenkt, ich müsste ihn für meinen Sohn haben. Ich habe ihn christlichen erzogen und habe ihn seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen. Dass kein Mensch nicht weiß davon, wo er auferzogen ist worden, und er selber weiß nichts, wie mein Haus heißt, und das Ort weiß er auch nicht. Das ist ja unglaublich. Ich habe ihn bis Neumark geweist, da hat er selber zu Ihnen hingehen müssen. Ich mache meinen Namen nicht kundbar, denn ich könnte gestraft werden. Das sieht mir verdammt nach einem Verbrechen aus. In diesem Brief bezeichnet sich der Absender als armer Tagelöhner. Aber da liegt noch ein Zettel dabei. Wo ist er denn? Ach so, hier. Da steht was ganz anderes. Ich bin ein armes Mägdlein. Ich kann das Kind nicht ernähren. Geboren ist er im 30. April 1812. Heißt Kasper. Die Schriften sind sich übrigens sehr ähnlich. Das ist auf Ihre Führung angelegt. Na, wir werden die nötigen Recherchen anstellen. Bleib mal. Legen Sie mal einen neuen Akt an. Signalement des Unbekannten, eingeliefert am 26. Mai 1828. Mittlere Statur, hellbraune Haare, ovales Gesicht, breite, hohe Stirn, braune Augenbrauen, Augen grau. Ja. Mittelgroße, etwas breite Nase, Mund proportioniert. Schreiben Sie das gleich mal. Mit etwas aufgeworfener Unterlippe, Kinn rund. Heller, schwach keimender Bart an Backen. Gesichtsbildung angenehm. Angenehm, ja. Besondere Kennzeichen keine. Kleidung, lass es doch mal sehen. Er schläft immer noch. Kleidung, dunkelgrauer Kittel, kalblederne Halbstiefel. Ja, die Stiefel sind ihm klar. Ja, schon gut. Hat er eigentlich kein Wanderbuch in der Tasche? Ja, nur ein paar gedruckte Gebete und hier ein Schlüssel. Und ein Rosenkranz. Tja, und gar nichts, was zur Aufklärung dient. Sein Dialekt ist wohl altbayerisch, soweit er sprechen könnte. Ich glaube, er kommt sein Dialekt noch aus der Gegend links, wo ich Straubing oder Land. Das ist ja auch kein Anhaltspunkt. Die paar Sätze sind ja typisch eingelernt. Ich glaube, jetzt wacht er auf. Du! Du! Dann steh mal auf! Also aufstehen sollst du, verstehst du mich? Warum steh mal auf? Reiter werden. Ja, Reiter werden, das wissen wir jetzt. Du verstell dich nicht, du simulierst ja, Kerl. Woher kommst du? Wie mein Vater werden. Also jetzt hör mal zu, wenn du jetzt nicht antwortest, da kriegst du Prügel. Verstanden? Reiter werden. Woher du kommst, will ich wissen. Heißt du Kaspar? Also warum starrst du die Kerze so an? Hast du noch nie eine Kerze gesehen? Da wischt dir die Tränen ab. Wo ist denn sein Sacktuch? Hier, Herr Kommissär. Übrigens, das ist gezeichnet mit K-H. K-H? Aber dann könnte ja Kaspar stimmen. Also Kerl, du kriegst Prügel, wenn du mir jetzt... Aha! Sehen Sie, das hat er also verstanden. Dann ist er mit seiner Hand in die Kerzen gekommen. Ja, ich glaube, der weiß nicht mal, was Feuer ist. Ganz ruhig hat er in die Flamme gegriffen. Rücken Sie doch mal her, Bleimer. Der versteht's ja nicht. Hier so. Bleimer, sehen Sie mal, Ihr Schreiben scheint ihn zu interessieren. Ja. Sehen Sie mal, ist doch komisch. Bleimer, geben Sie mal Ihre Feder, ja? Da, hier. So. Nimm mal. So. Also jetzt schauen Sie sich das mal an, Scheuer. Nicht zu glauben. Er schreibt. Ja. Ja, ja gut. Mach nur weiter, mach nur weiter. Es weiß ich nicht. Also red nicht und schreib. So. Ja, ja, so. Kaspar. Ja, also ganz deutlich Kaspar. Also doch. Na, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Hau. Weiter, weiter. Ja, schreibt aber sehr deutlich. So. Jetzt lass mal sehen. S-E-R. Hauser. Heißt du Kaspar Hauser? Ist das da auf dem Papier dein Name? Ob das dein Name ist? Oh Gott, also, helfen Sie mal hoch, bleiben. Weidmann, fassen Sie mal mit an. Ja. Der ist ohnmächtig. Tja, also ich weiß nicht, was ich aus diesem Zustand machen soll. Jedenfalls auf der Polizei kann er diese Nacht nicht bleiben. Bringen Sie mal ins Gefängnis zum Festen der Tor, Weidmann. Der Wärter Hintel soll sich seine annehmen und dann holen Sie mal Dr. Preu zu ihm. Jawohl, also jawohl. Vorsichtig tragen, so. Und dann, Weidmann! Jawohl. Wir brauchen Sie da morgen wieder zur Zeugenaussage im Fall Hauser. Jawohl, Herr Polizeirotmeister. Gute Nacht, Herr Polizeirotmeister. Tolle Angelegenheit. Tja, was schreibe ich nun auf den Aktendeckel? Tja, Fall Kaspar Hauser? Tja, ja. Oh, ich glaube, das kann man mit Vorbehalt amtlich verantworten. Sicherlich. Was meinen Sie denn nun zu dieser mysteriösen Geschichte? Schwindel, Wahnsinn, Verbrechen? Und darüber soll sich das königliche Kreis- und Stadtgericht den Kopf zerbrechen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, Scheuer. Das ist der rätselhafteste Fall, den ich bisher erlebt habe. Und ich habe schon manches erlebt. Am 11. Juli 1828 auf dem Festner Turm in Nürnberg. Ah, guten Morgen, Herr Professor Daumer. Grüß Sie Gott, lieber Herr. Na, Sie sind ja jetzt da alle Doktoren rum auf dem Festner Turm. Ja. Aber bitte schön, dann lassen Sie hinsetzen, Herr Professor. Danke Ihnen schön. Ja, bitte schön. Ja. So. Ja, es sind viele Stufen darauf, ne? Ja. Sagen Sie mal, wie geht's denn unserem Kaspar heute? Gut, Herr Professor, gut. Er ist ja so gierig und gut, matey. Wie lange ist er denn jetzt eigentlich hier? Hä? Warten Sie, wir haben heute den 11. Juli, nicht? Und am 26. Mai, da ist er gekommen. Ja. Das wären 5 Tage und 30 Tage und 11 Tage. Also 46 Tage? Ja. Dafür hat er allerhand gelernt. Ja, und das verdankt er alles nach Ihnen, Herr Professor. Sie haben ihm ja überhaupt zuerst das Sprechen beibracht. Nein. Ich habe nur aus ihm herausgeholt, was in dem armen Burschen bis heute verschüttet gewesen ist. Verschüttet gewesen ist, ja. Herr Professor, der Kasper, der ist meiner Lebtag, kein Bauernbursch. Der ist was Feines, sage ich Ihnen. Glauben Sie mir's. Sagen Sie mal, hat Dr. Osterhausen ihn gestern wieder untersucht? Freilich. Und wissen Sie, was er beobachtet hat? Hm. An Kasper seine Knie, die sind frei ganz anders als bei anderen Menschen. Wenn er sie am Boden hinsitzt, dann liegen seine Beine so, dass die Kniescheiben gar nicht raustreten dort, sondern seine Knie, die haben nachher der richtiges Luch. Komisch, ne? Hm. Der Dr. Osterhausen, der sagt, das ist eine Abnormität. Freilich, Abnormität. Ja, das kommt davon, weil er etliche Jahre im Dunkel eingesperrt war und in dieser Lage auf dem Boden hat sitzen müssen. Mächtner, Herr Professor, wer hat denn das bloß du kennen? Wenn man das wüsste. Da ist ihm das auch richtig bewiesen. Seine gegen jedes Licht empfindlichen Augen beweisen es. Hm. Außerdem, kennen Sie Bürgermeister Binders Bekanntmachung vom 7. Juli nicht? Na, Herr Professor, ich komme ja so selten in die Stadt. Na, dann passen Sie mal auf, die habe ich nämlich bei mir. Ja, da bin ich aber gespannt. Passen Sie auf, da heißt es: Bekanntmachung einen in widerrechtlicher Gefangenschaft aufgezogenen und gänzlich verwahrlosten, dann aber ausgesetzten jungen Menschen betreffend. Ja, vom Magistrat der königlich-bayerischen Stadt Nürnberg, wird hiermit ein Fall zur allgemeinen öffentlichen Kenntnis gebracht, der so merkwürdig und in seiner Art so unerhört ist, dass er nicht nur die Aufmerksamkeit aller Polizei und Justiz, Zivil- und Militärbehörden, sondern auch die Teilnahme aller fühlenden Menschen unseres Vaterlandes in Anspruch nimmt. Was Gott, Herr Professor, was Gott, das ist es so. Ja, und also hier heißt es weiter. Es fiel nach 6 Tagen das gerichtsärztliche Gutachten dahin aus, dass dieser Mensch weder verrückt noch blödsinnig, aber offenbar auf die heilloseste Weise von aller menschlichen und gesellschaftlichen Bildung gewaltsam entfernt, wie ein halbwilder Mensch erzogen worden. Was soll's nicht glauben? Zur ordentlichen Kost nicht zu bewegen sei, sondern bloß von schwarzem Brot und Wasser leben. Er hat ja auch weder von den Menschen noch von den Tieren nicht die geringste Vorstellung, gell? Ja. Und ja, heute noch mich der Badu am Baum streichelten, der wo 30 Meter von seinem Fenster wächst und er fängt auch zu kreinen, wenn er nicht erwischen kann. Ja, der hat ja von all dem keinen Begriff, er hat ja all das vorher nie gesehen. Aber nun hören Sie weiter. Diese Beschränktheit seiner Begriffe, obschon im schreiendsten Widerspruch mit seiner auf die herrlichsten Naturanlagen deutenden großen Wissbegierde und einem ganz außerordentlichen Gedächtnis... Ja, das hat er. Ja, das hat er, nicht wahr? Bestimmten uns bald, Verhöre zu unterlassen und stattdessen sich vertraulich mit ihm zu unterhalten. Ärzte, Lehrer, Erzieher, Polizei und Gerichtsbeamte, die scharfsinnigsten Beobachter aus allen Ständen, erhielten seitdem Zutritt zu ihm. Es ist kummer viel zu viel Leid und Gaffner Nova, ja wundert dir. Ja, er hat bald mehr Zulauf als dieser Paganini, der Geiger. Paganini, den kenne ich nicht. Übrigens, der Herr Brechermeister Binder mit dem Herrn Polizeirotmeister Wüst und dem Herrn Polizeikommissär von Scheierl, die wollen halt früh noch raufkommen. Ach so. Aber bitte, Herr Professor, wer heißt es noch weiter in der Bekanntmachung? Ja, da heißt es also weiter, er selbst bleibt sich, seiner geistigen Entwicklung ungeachtet, der ersten Erzählung seines Schicksals treu. Das werde ich heute wieder prüfen. Ja. Guten Tag, Professor. Oh, guten Tag, Herr Bürgermeister. Sie entschuldigen mir jetzt, ja, meine Herren. Schön. Auf Wiedersehen, guten Tag, Herr Scheuerl. Professor. Guten Tag, Herr Wüst. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke schön. Bitte sehr. Tja, lieber Professor, wir wollten uns wieder mal von Kaspers Fortschritten überzeugen. Na, bleibt er denn nun bei seinen Aussagen? Ja, genau. Naja, Aussagen kann man das wohl nicht kaum nennen, dieses unzusammenhängende Gestammel. Es ist in seiner Art durchaus zusammenhängend. Ja, ich weiß, Sie teilen die Ansicht des Herrn Bürgermeisters. Ja, die Ihnen nicht passt, Scheuerl, ich weiß es. Na, wenn Ihnen nur Ihr Herz keinen Streich spielt, Herr Bürgermeister, haben Sie denn Beweise, dass dieser Hauser, wenn er so heißt, kein Betrüger ist? Beweisen Sie mir, dass er einer ist. Wer sagt uns, dass er den Brief, den er mitbrachte, nicht selbst geschrieben hat? Aber ich bitte Sie, ein Wesen, das von sich selber kaum etwas weiß, dem ich das Sprechen beibringe, mühseliger als einem Kind, der ich und du nicht kennt, dem ein Baum, eine Blume, ein Haus, ein Mensch, der Himmel, die Sonne, was sie wollen, alles neu ist, wie dem ersten Menschen am ersten Tag. Wie soll der diesen Brief geschrieben Sie haben? Sie sind ein Schwärmer, lieber Professor. Also wir von der Polizei. Ja. In allen Dingen haben wir keinerlei Anhaltspunkte für seine hohe Geburt, von der Sie sprechen und die ich für ein Märchen halte. Sehr richtig. Ich habe nur von der Vermutung geschrieben, dass mit seiner widerrechtlichen Gefangenhaltung ein Verbrechen verbunden sein kann, wodurch ihm ein Vermögen oder wohl gar die Vorzüge vornehmer Geburt vorenthalten werden sollten. In jedem Fall ist er bisher der höchsten Güter des Lebens beraubt gewesen. Einer frohen Kindheit und einer normalen physischen und geistigen Ausbildung. Na, bitte, meine Herren, ich bin Pädagoge und ich weiß, welches unerhörte Verbrechen hier an einer Menschenseele begangen worden aber ist. Aber Hausers Begriffe sind doch, ob nun wahr oder gespielt, noch keineswegs so geordnet, dass hierauf gebaut und mit Zuverlässigkeit eine Nachforschung angestellt werden kann. Ja, das schreibt die Kreisregierung auch. Natürlich, die müssen Akten haben, Protokolle, Gutachten, Berichte. Tinte, meine Herren. Hier handelt es sich aber um einen Menschen. Oder um einen Schwindler. Ich möchte den Schwindler sehen, der nicht mehr erreichen will als Kaspar, der so raffiniert simulieren würde, um von Wasser und Brot zu leben, denn alles andere lehnt er ja ab, der glücklich und zufrieden auf unserem festen Torturm haust, weil ihm der Kerker die Heimat ist, der Geld nicht anrührt, weil er lieber mit einem Holzpferdchen spielt, das sein Ein und Alles Na, ist. Ich bin das Glauben super. Sie denn wirklich, dass man einen ganzen Staatsapparat an der Nase herumführt, um endlich mit einem Holzpferdchen selig zu sein, weil... Herr Bürgermeister. Was gibt es denn, Hügel? Der Herr Appellationsgerichtspräsident Staatsrat von Feuerbach wünscht an Kaspar Hauser zu sehen. Feuerbach, wir lassen Exzellenz bitten. Ist recht, Herr Bürgermeister. Was sagen Sie dazu? Das ist die Antwort auf Ihre Dichtung, Herr Bürgermeister. Und eine heftige, wie ich fürchte. Wenn sich Feuerbach persönlich von Ansbach nach Nürnberg bemüht, dann glaube ich, da... Oh. Guten Tag, meine Herren. Exzellenz. Herr Gerichtspräsident. Ich fand Sie nicht auf dem Rathaus, lieber Binder. Und da ich dieses Unikum von Hauser selber sehen wollte... Bitte sehr, wenn sich Exzellenz durch diese Tür bemühen wollte. Verzeihung, Herr Bürgermeister. Bitte? Ich bitte sehr um Entschuldigung, Exzellenz. Was wünschen Sie? Herr Professor Daumer vom hiesigen Gymnasium. Professor Daumer hat sich sehr um unseren Findling verdient gemacht. Ja, gewissermaßen. Ihm verdankt er es, dass er sich heute einigermaßen verständlich machen kann. Aha. Ja. Exzellenz, möchte ich bitten, mich vorgehen zu lassen. Herr Professor. Mich kennt Kaspar und zu mir hat er Vertrauen. Aber bitte, Herr Professor. Wenn er so viele Herren auf einmal sieht, dann... Gut, gehen Sie voran. Danke. Hier bitte, Exzellenz. Hier, danke. Exzellenz. Mit Exzellenz hier entlang. Bitte, Exzellenz. So. Wo ist der? Dort. Er schläft. Eigentlich ein schöner Junge. Ja, ja. Zart gebaut, die schmalen Hände und wie gut geformt. Aristokratisch. Auch Nichtstuer haben solche Hände, Exzellenz. Ach, ich bin gewohnt, meine Beobachtungen selber zu machen, Herr Kommissär. Verzeihung, Exzellenz. Können Sie ihn wecken, Herr Professor? Bitte. Ziehen wir uns etwas zurück, meine Herren. Verzeihung. Kaspar! Kaspar! Nein, nicht erschrecken, Kaspar. Ich bin es. Nein, du. Der Du ist da. Viel Du. Ja, Kaspar, aber nur gute Du. Tun Kaspar nichts. Hm? Wie geht es, Kaspar? Kaspar, ganz wohl. Du willst sagen, ich fühle mich ganz wohl. Lassen Sie. Moment, Exzellenz. Sag das einmal. Wer ist ich? Du. Du ganz wohl. Sehen Sie, Exzellenz, der Ich-Begriff fehlt ihm noch ganz. Ja, ja. Er ist also auf der Entwicklungsstufe der allerersten Kindheit. Warten Sie einmal. Das ist ein guter Du, Kaspar. Kaspar. Kaspar, gib dem Du jetzt die Hand. Will Kaspar? Kaspar will. Stille Haare. Ja, was meint ihr? Ihre weißen Haare, Exzellenz. Weiß ist für ihn eine stille Farbe. Ja, Kaspar. Weiße Haare wie Schnee. Schnee kennt er noch nicht. Ja, natürlich. Schnee kommt im Winter, Kaspar. Was? Winter, du. Winter, dunkel. Ja, im Winter ist es oft dunkel. Dunkel. Dunkel. Gut. Kaspar, immer im Dunkel. Wo war Kaspar immer im Dunkel? Vor Kaspar herkommen. Bevor Kaspar herkam, ja. Wie groß war das Dunkel? So. Ja, die Bewegung macht er jedes Mal auf diese Frage. Also muss er seine Kerkerwände mit ausgebreiteten Händen berührt haben können. Ja, ja, ja, ja. Und die Decke, die muss so niedrig gewesen sein, dass er nicht stehen konnte. Das ist ja unglaublich. War niemand bei Kaspar? Osli. Das scheint sein einziges Spielzeug gewesen zu sein. Wer kam zu Kaspar? Der Du. Dieser Du muss ein Kerkermeister gewesen sein. Woher kann er aber seinen Namen schreiben? Augenblick, Exzellenz. Kaspar, hat der Du einmal mit Kaspars Hand so gemacht? Hm? Und so und einmal so? Einmal ja? Noch ja? Mal. Ja? Noch einmal. Ja. Und er hat ihm also einige Male die Hand geführt. Und wie kamst du hierher, Kaspar? Wie kam Kaspar hierher? Der der Du kam, dann weiß das Loch Kaspar Augen zu, auf und weh tat. Oh, er meint wohl, die Helle tat ihm weh, als die Tür aufging. Ganz recht, Exzellenz. Weiter, Kaspar. Was tat der Du? Nahm Kaspar dann so gemacht, so viel, so. Aha, er hat ihm das Gehen gezeigt. So, gehen, Kaspar, gehen, viel gehen, Kaspar, wie getan, der Rössli holt. Kaspars Rössli? Kaspars Rössli, nicht Rössli, so sein, so. Also ein großes Pferd. Groß Rössli, Kaspar und du nicht mehr gehen. Sie sind also dann wohl bis in die Nähe Nürnbergs gefahren. Wahrscheinlich. Da draußen fährt gerade ein Wagen vorüber. Zeigen Sie ihm doch das bitte mal. Gut. Kaspar, komm, schau. Ist Kaspar so gefahren? So fahren, viel fahren, fahren. Das stimmt so, also. Fahren. Den Reuter, weil. Jawohl, Reuter. Kaspar. Das da ist ein Reiter. Reiter, wenn, wie mein Vater gewesen ist. Das ist der stereotype Satz von ihm, Exzellenz. Hat das der Du gesagt, Kaspar? Der Du viel sagt zu Kaspar, Reiter, wenn, Reiter. Und wo war der Du dann? Großes. Das Dorf. Was meint ihr mit dem großen Dorf? Wahrscheinlich Nürnberg. Ich habe den Brief bei mir, den er mitbrachte, Exzellenz. Zeigen Sie ihm den Brief. Vielleicht kommen wir so weiter. Brief, Kaspar. Das da Brief. Brief. Das da Brief. Du, Kaspar, gib. Soll ich ihm den Brief geben? Nein, sehen Sie doch, er will nicht. Du, Kaspar, geben das der Brief. Du, fort, du. Was meint er denn jetzt? Du, Kaspar, geben Hand, sagen, da gehen, Kaspar, gehen in Großdorf, du fort. Aha, ich verstehe. Der Du hat den Brief Kaspar gegeben, dann hat der Du gesagt, da, geh nach Nürnberg hinein. Bitte langsamer, Exzellenz. Ja. Du gesagt, da geh hin. Dann der Du fort und Kaspar in großes Dorf gehen mit Brief da. So. War es so? So. Rössli haben. Rössli haben. Ja, jetzt will er sein Holzpferdchen haben. Da, Kaspar. Und nun kann rings um ihn vorgehen, was will. Er nimmt keine Notiz davon, sobald er spielt mit seinem. Eigenartig, Rössli. Ja. Das ist der tierische Seelenschlaf, in dem er vermutlich einen großen Teil seines Lebens verlebt hat, ohne ihn gelebt zu haben. So wie er da sitzt, muss er 16, 17 Jahre in seinem Kerkerloch zugebracht haben. Herr Bürgermeister, ich kam, um Sie wegen Ihrer Bekanntmachung zur Rede zu stellen. Nachdem ich Kaspar gesehen habe, teile ich Ihre Ansicht. Ich werde Ihr Vorgehen bei der Kreisregierung vertreten. Ich danke, Exzellenz. Danke. Herein. Was gibt es, Hiltl? Mit Verlaub, Herr Bürgermeister, der Bediente vom Herrn Rittmeister von Wessenich ist draußen und will einen Kaspar holen. Was? Wozu? Der Rittmeister haut halt Gäste von auswärts und denen möchte er einen Kaspar zeigen. Ist der Mann verrückt? Ist der Kasperhauser eine Schaubudenattraktion? Das ist ja kein Wunder. Interesse der Bevölkerung ist doch begreiflich, Exzellenz. Ganze Ordnung leidet darunter. Besonders am Sonntag, da ist es hier, wer ja Wallfahrt an Burgberg hinauf. Herr Bürgermeister, ich setze Ihr Einverständnis voraus, wenn ich sage, damit ist Schluss. Allerdings, davon ahnte ich ja nichts. Man sollte Ihnen zu einer vertrauenswürdigen Persönlichkeit in Pension geben. Ich bin jederzeit bereit, Kaspar zu mir ins Haus zu nehmen, Exzellenz. Sie, Herr Professor? Ja, Exzellenz. Das wäre wohl die beste Lösung. Ich werde mich mit Regierungspräsident von Miek in Verbindung setzen, damit er Ihrer Pflege und Erziehung anvertraut wird. Danke. Könnten Sie ihn in einer Woche aufnehmen? Aber mit Freuden, Exzellenz. Ich werde Ihnen das nicht vergessen, Herr Professor. Wir alle nicht, lieber Daumer. Ja, pardon, was soll denn Etzettler an Herrn von Wessel nicht ausrichten lassen? Man sage diesem Herrn, Kaspar Hauser ist kein dressiertes Mondkalb, sondern ein Mensch. am 17. Oktober 1829 im Professor Daumers Haus in Nürnberg. Du bist ein Mensch, Kaspar, das weißt du doch schon. Und dies ist ein Tier, das heißt Amsel. Schreib dir mal das auf. Amsel. Siehst du, jetzt kannst du schon viel schneller schreiben. Amsel. Und du heißt Professor. Ich heiße Friedrich Daumer, so wie du Kaspar Hauser. Und ich bin Professor. Das bedeutet Lehrer. Leuchtet dir das ein? Ja. Früher war alles dunkel. Ja, aber jetzt wird es nach dem Dunkel immer wieder hell und dann wieder dunkel. Und was zwischen zwei dunkel ist, nennt man jedes Mal Tag. Tag ist Hellung. Ja? Wie heißt dieser Tag? Dieser Tag, heute? Der heißt der 17. Oktober im Jahre 1829. 1829? Mhm. Ein Jahr sind viele Tage, zusammen 365. 365. Du bist jetzt schon ein Jahr und drei Monate bei mir im Haus. Ach Gott. Den Kalender lernst du auch noch. Erst lernen, dann heim. Ja, wohin, Kaspar? Du bist doch bei uns daheim. Bei mir, meiner Mutter und bei Anna. Kaspar hat auch eine Mutter. Kennst du sie? Mutter kommt, wenn dunkel ist, wenn Kaspar in Schlaf, dann kommt Mutter, ja. Wie siehst du sie dann? Mutter kommt aus einem Haus, großes Tor, wie auf dem Turm. Wie auf unserer Burg, wo du warst? Wie da, ja. Oh. Na, aber Kaspar, erschrick doch nicht so. Kaspar. Ist doch meine Mutter. Ja, komm zu mir in die Küche, Kaspar. Ich nehme ihn mit, Friedrich. Übrigens, der Herr Bürgermeister und der Herr Baron von Tucher sind da. Ach. Oh, bitte, meine Herren. Treten Sie doch näher. Guten Tag, Herr Baron. Herr Professor. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Vielen Dank. Schön, gerne. Bitte sehr. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Fällt Ihnen was? Oh, ich bin vielleicht ein bisschen überanstrengt. Kaspars Unterricht macht müde. Sie haben viel Last mit ihm. Last nicht, der Baron. Aber es ist unendlich schwer, den langen Weg vom Ding zum Wort mit ihm zu gehen. Mhm. Allerdings lohnt es sich. Er sieht auch viel besser aus. Ja. Das macht wohl auch die frische Luft und das Reiten. Ja, wir können dem Stallmeister von Rumbler nur dankbar sein, dass er ihm so uneigennützig Reitstunden gibt. Schon heute früh um 9 habe ich die beiden an mir vorüberreiten sehen. Um 9 Uhr? Ja, ja. Ja. Ja, da müssen Sie sich getäuscht haben, Herr Bürgermeister. Um 9 Uhr war Kaspar bei Herrn Oberlehrer Emmerling zur rechten Stunde. Emmerling hat mir gesagt, dass Kaspar seit einer Woche nicht mehr gekommen ist. Sind Sie sicher, Herr Baron? Vollkommen. Und obendrein komme ich eben von Rumpel und ich habe ihm noch Komplimente über Kaspars Reiten gemacht. Die beiden waren heute bis zum Schmausenburg draußen. Augenblick. Kaspar! Ja? Komm mal herein! Soll der mich belogen haben? Herr, bitte. Guten Tag. Ist gut. Tag. Wo warst du heute Morgen? Bei Herr Lehrer rechnen. Das ist nicht wahr. Doch, ist wahr. Du kannst Lehrer fragen. Kaspar, der Herr von Tucher und ich haben dich reiten sehen. Reiten sehen. Ja! Du brauchst nicht zu weinen, Kaspar. Lügen ist schändlich, Kaspar. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich dich dabei ertappe. Geh auf dein Zimmer. Ich will dich heute nicht mehr sehen. Sie müssen streng mit ihm sein, Professor. Ach, alle Strengen nützt ja nichts, wenn die mir die Menschen verderben. Ich habe ihn vom Ding zum Wort geführt, aber das Wort führt ihn zu den Menschen und die machen ihn eitel und eingebildet, wenn sie ihn weiter wie ein Wunder behandeln. Er wird verzogen wie ein Prinz. An der Seite galanter Damen wird er zu Landpartien in den schönsten Equipagen gefahren. Und ich kann nichts dagegen tun, wenn Sie nicht einschreiten, Herr Bürgermeister. Wir planen ja schon längst, Herrn von Tucher die Vormundschaft zu übergeben. Ich habe selber mit anhören müssen, wie man in einer Gesellschaft vor seinen Ohren debattierte, welches Fürstenhaus ihn ausgestoßen haben könnte. Wir wissen nicht, ob an allem Geschwätz nicht etwas dran ist. Ja, es geschehen eigentümliche Dinge. Ach, die Zeitungen, die meine Bekanntmachung über Hausers Kerkerjahre publiziert haben, die sind beschlagnahmt worden. Was? Wer steckt da bloß dahinter? Herr von Tucher und ich schicken einen langen Bericht über die ersten Zeugenverhöre an Präsident Feuerbach nach Ansbach und der Bericht kommt nicht an. Das ist ja merkwürdig. Kaspar selbst ist auch so schreckhaft geworden. Neulich wurde er beinahe ohnmächtig, als er den Kaminfeger ins Haus kommen sah. Ist das eigentlich wahr, dass Herr von Wessenich Kaspar erzählt hat, er habe einen Brief von seiner Mutter erhalten, sie würde sich ihm in 2 Jahren zu erkennen geben? Was ist das? Ja, das stimmt. So? Genau vor 14 Tagen. Kaspar erzählt es meiner Frau. Wessenich wurde vernommen und erklärte die Sache für einen Scherz, den er sich mit Kasper erlaubt habe. Was wollen Sie, sagt er, der Bursch führt doch die ganze Welt an der Nase herum. Da soll ich mir keinen Spaß mit ihm gestatten dürfen? Das ist unverantwortlich. Ja, verantwortungslos. Ach, mein Herr, ich brauche frische Luft. Wollen wir nicht gehen? Bitte, Herr Professor. Wissen Sie, dass man sich sogar erlaubt hat, mir anonyme Briefe ins Fenster zu werfen mit dem Inhalt, Ihr Haus und der Fremde werden gewarnt. Aber kommen Sie, meine Herren, lassen wir es schon. Kaspar! Kaspar! Anna, ja? Hast du Kaspar nicht gesehen? Er wird auf seinem Zimmer sein. Nein, da ist er nicht. Vielleicht im Arbeitszimmer? Ach, das kann ich mir nicht denken. Hier ist er auch nicht. Hat ihn Friedrich mitgenommen? Nein, er ist mit den Herren im Garten. Er hat doch Kaspar auf sein Zimmer geschickt. Ich suche ihn gleich mal. Oh, was hast du denn, Kind? Ich wäre beinahe ausgerutscht. Na nun, das ist ja ganz rot. Mutter, schau mal, was ist denn das bloß? Komm mal her, Kind. Was ist denn eigentlich hier? Anna, das sieht ja aus wie Blut, Blut, Blut. Wo ist die Kerze? Hier? Was willst du denn? Bleib du dort, Mutter! Und was, wenn es nur nichts mit Kaspar ist? Wo ist denn Friedrich? Ruf ihn herauf, Mutter! Ja, Friedrich! Hier sind lauter Blutflecken. Was sagst du? Friedrich! Die ganze Treppe ist voll Blut! Um Gottes Willen! Friedrich! Was ist denn, Mutter? Guten Tag, Herr Bürgermeister. Guten Tag, Herr von Tucher. Ist was mit Kaspar? Ja. Was denn? Anna, hast du ihn gefunden? Nein. Kaspar ist doch auf seinem Zimmer. Nein, da ist er nicht. Nein? Nein. Und hier ist alles voll Blut. Ja, Blut. Die Blutspur führt bis dorthin. Was ist denn das? Das ist der Kellereingang. Oh Gott, hey, gut. Friedrich, was ist denn? Sag mal doch, was los? Kaspar! Friedrich! Kaspar, um Gottes Willen! Was ist denn? Was ist denn? Auf Gott! Mutter! Was ist denn? Im Keller ist Kaspar. Er ist... Kommen Sie. Helfen Sie. Wir tragen ihn in sein Zimmer. Anna, laufen Sie zur Polizei. Sagen Sie Bürgermeister Binder, dass wer gerade da ist. Und dann Stadtgerichtsarzt Dr. Breu. Bitte schnell. Die Tür auf, bitte. Legt ihn hierher. Ja. Ist er gar nicht tot? Er will... Was sagen? Kaspar, was war denn? Psst, still! Mann will schlagen. Mutter nicht gefunden. In mein Zimmer kommen großer Mann. In unter den Keller versteckt. Er ist wieder bewusstlos. Kein Wunder bei dem Blutverlust. Sehen Sie nur die Wunde. Von der Nasenwurzel quer über die Stirn. Schnitt oder Hiebwunde. Ja, wer nur? So viel Blut. Waren Fremde hier außer uns? Nur der Metzgermursch und das Milchmädchen, sonst weiß ich niemanden. Mann, weg. Mann, kommt. Nicht Mund zu halten. Weg. Nicht umbringen, ich. Alle Menschen lieben niemand, nichts getan. Warum, Mann, mich umbringen? Ich dir niemals was getan. Du hast mich umbringen, ich dir niemals. Du hast mich niemals herausgetan aus Gefängnis. Du mich umbringen. Du mich schon umgebracht. Ich verstanden, was Leben. Du musst sagen, warum du mich eingesperrt hast. Meine, wo ist ein Kerkermeister? Mann, nicht schlagen. Schwarzer Mann wie in Küche. Er meint wie der Kaminfeger, der ihn so erschreckt hat. Kaspar, hat der Mann etwas gesagt? Du musst sterben, ehe du aus Nürnberg kommst. Ehe du aus Nürnberg kommst. Lass mich leben! Leben! Anscheinend eine Gehirnerschütterung, aber die Wunde ist Gottlob nicht tief. Dr. Preu kommt. Schlaf, Kaspar. Was hast du schon alles durchgemacht? Kaspar. Und was steht dir noch bevor? November 1831, im Hause des Freiherrn von Tucher in Nürnberg. Herr Bürgermeister, werden eigentlich die Nachforschungen in der Angelegenheit des Mordversuches noch fortgeführt? Natürlich, gewiss. Aber es ist hoffnungslos. Aha. Oder glauben Sie, Herr von Tucher, dass man jetzt, nachdem nun 2 Jahre darüber hingegangen sind, noch eine Spur des Täters findet? Wenn es überhaupt einen gab. Ach, sind Sie auch schon von Merker beeinflusst. Da liegt sein Buch. Ich kenn's. Der Titel ist vernichtend. Kaspar Hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger. Ja, dargestellt von Polizeirat Merker, Berlin 1830. Danke. Ich kenne es seit einem Jahr. Lieber Herr Bürgermeister, ich billige diese Schrift durchaus nicht und bin keineswegs Merkers Ansicht, wenn er hier sagt, Moment, wo war's denn? Ja. Es hat einigen Anschein, als hätte ein recht verschmitzter Schulbube, dem gewisse Romane in die Hände fielen, gegen Willen und Wissen seiner Angehörigen Kavallerist werden wollen. Kavallerist. Ist aber nun durch eine eigentümliche Wendung der Vorgänge in Nürnberg in seine jetzige Rolle hineingeraten, die ihn zum Kind von Europa erhebt. Das Kind von Europa. Dieses Wort ist berühmt geworden. Leider. Den Zweck, den Kasper mit einem solchen Betrug hätte haben können, unterlässt Herr Merker natürlich anzunehmen. Hätte ein Betrüger von solch außerordentlichen Gaben und Fähigkeiten nötig gehabt, eine so bescheidene Rolle zu spielen wie unser Kasper? Naja. Was hat er denn erreicht? Er lebt bei Ihnen, lieber Baron, und die Frage ist, ob er Buchbinder oder Uhrmacher werden soll. Und dafür der ganze Aufwand? Nein, ich glaube niemals, dass Kaspar ein Betrüger ist. Ich auch nicht. Und doch merke ich, dass Sie ihn nicht mehr so gern haben. Warum? Na ja, das halbe Jahr in Bieberbachs Haus, das hat ihm nicht gut getan. Aber Sie als sein Vormund waren doch selber dafür, dass er nach dem Mordversuch aus Daumers Haus entfernt wurde. Ja. Und wir dachten ja alle, dass er beim Magistratsrat Bieberbach sicherer aufgehoben sei. Gewiss. Es war sehr edel von Bieberbachs, dass sie Kaspar aufnahm, in andere Familien lehnten ab. Ich weiß, sie hatten alle Angst vor weiteren Mordversuchen. Ja, aber dann stellte sich heraus, wie unheilvoll das Haus Bieberbach für ihn werden sollte. Das glückliche Unglückskind, anders nannte Frau Bieberbach Kaspar nie, wurde ein verzogener, verstockter Bursche. Sein Lügen fing ja schon bei Daumer an, erinnern Sie sich? Na, Bieberbachs führen ein großes Haus. Kasper wurde vorgeritten wie ein Zirkuspferd und das alles stieg ihm zu Kopf, je mehr man sich um ihn riss. Und er log das Blaue vom Himmel. Bis dann der Krach kam, die Pistolengeschichte, Sie wissen ja. Nicht genau. Bieberbach wollte nie so recht damit herausrücken. Nee, weil gewisse Leute einen zweiten Mordversuch daraus gemacht haben. Es war am 3. April vergangenen Jahres. Kaspar hatte wieder einmal gelogen, Bieberbach ertappte ihn dabei und verbot ihm zur Strafe, mittags zu Ihnen zu gehen. Richtig, ja, ich erinnere mich. Wir hatten ihn eingeladen. Ja, nun wütend darüber schrie Kaspar, da will ich lieber nimmer leben, stürzte in sein Zimmer und kurz danach hörte Bieberbach einen Pistolenschuss. Man fand Kaspar blutend am Boden, der Schuss hat ihn am Kopf gestreift. Danach war es aus mit Bieberbachs Gastfreundschaft und Kaspar kam in mein Haus. Zum Glück, hier wird er strenger gehalten, wie ich merke. Was Kaspar keineswegs passt, noch am Anfang, da ging's auch hier noch zu, wie mit Goethe in Weimar. Kein Fremder verließ Nürnberg, ohne Kaspars Bekanntschaft gemacht zu haben. Was? Damit habe ich Schluss gemacht. Lieber Baron, wir wollen die Neugierde der Fremden nicht prinzipiell verurteilen. Ich verstehe. Sie als Stadtoberhaupt, Sie rechnen mit dem Kind von Europa als Anziehungspunkt für Fremde. Nein, aber denken Sie nur mal an den Segen, den Kaspar durch die Bekanntschaft mit Lord Stenhope zum Beispiel hatte. Nennen Sie das einen Segen? Aber ich bitte Sie, Lord Stenhope hat 500 Gulden ausgesetzt, um den Täter des Mordversuches zu finden. Ja, sehr nobel zugegeben, ja. Er hat aber auch Kaspar selber 100 Gulden geschenkt. Wenn schon, wichtig. Und der tägliche Umgang mit dem Earl of Stanhope, dessen Onkel der allgewaltige Minister Pitt ist, verdreht Kaspar vollends den Kopf. Was soll denn aus Kaspar werden? Will Lord Stanhope ihn adoptieren und in den englischen Hochadel einführen? Lord Stanhopes Zuneigung zu Kaspar scheint sonderbarer Natur zu sein. Sie meinen? Ich meine, wir wollen ihn lieber Buchbinder werden lassen. Sie haben etwas gegen Lord Stanhope seit der Ungarnreise. Bitte, war denn die Reise nicht Unsinn? Nur weil man in Kaspars Traumgestammel ungarische Worte entdeckt haben wollte, musste man nach Ungarn reisen, um Kaspars Stammschloss zu entdecken. Fragen Sie den Gendarmerie-Leutnant Hickel nach seinen Reiseerlebnissen mit Kaspar. Der wird Ihnen schöne Geschichten erzählen. Ein Glück, dass der Spaß auf Stenhopes Rechnung ging. Oh, Herr Baron, denken Sie... Kaspar, kannst du nicht anklopfen? Verzeihung. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Lord Stanhope hat mich in seinem Wagen mitgefahren, nach Erlangen. Henry wollte, dass ich... Henry? Duzt ihr euch schon? Was ist duzt? Sagt ihr duzt einander? Ja, Henry ist draußen und will Sie sehen. Lord Stanhope will mich sprechen. Ja. Lupus in fabula. Milord, bitte kommen Sie herein. Entschuldigen Sie, dass Kaspar Sie ja draußen warten lassen. Seine Manieren sind noch nicht die besten. Ich finde Kaspars Manieren köstlich. Leben Sie einmal in Englands Hochadel, dann ist Ihr eine Erfrischung. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich im Nürnberger Adel zu Hause bin. Gewiss. Das ist ein Unterschied. Daran zweifle ich nicht, Milord. Herr Bürgermeister? Milord. Sie haben die Güte gehabt, Milord Kaspar nach Erlangen mitzunehmen, wie ich nachträglich erfahren habe. Sie werden mir die kleine Eigenmächtigkeit verzeihen, Baron. Ich stellte Kaspar einigen Professoren vor, deren psychologische Untersuchungen Kaspars für die Wissenschaft von großem Nutzen sein werden. Verzeihen, Milord. Es ist mir als Kaspars Vormund ziemlich gleichgültig, ob die Wissenschaft aus ihm Nutzen sieht. Vielmehr bekümmert es mich, dass er selbst Schaden darunter leidet. Ich verstehe nicht. Milord, Sie führen ihn über die Grenzen seines bescheidenen Daseins hinaus. Sie erwecken Hoffnungen in ihm, die... Aber es ist nicht gut, das jetzt weiter zu besprechen. Kaspar, geh auf dein Zimmer. Henry, soll ich? Kaspar, hast du gehört, was ich gesagt habe? Aber bitte, er kann doch bleiben. Es geht ja schließlich um ihn. Was sagen Sie, Herr Bürgermeister? Milord, ich möchte Herrn von Tucher in seiner Eigenschaft als Vormund Kaspars nicht vorgreifen, obwohl ich nicht verkenne, dass Ihr Wunsch, Milord, in diesem Falle großes Gewicht hat. Bitte, lieber Bürgermeister, wenn Sie meinen, dass Lord Stanhope Kompetenzen eingeräumt werden müssen, die meine Vormundschaft übersteigen, dann kann Sie sind empfindlich, lieber Baron. Ich will doch nur Kaspars Bestes. Ihr bester Wille steht außer Frage, Milord. Aber ob es das Beste für Kaspar ist, was Sie wollen, wage ich zu bezweifeln. Kaspar, ich wünsche, dass du gehst. Gute Nacht, Henry. Schlaf gut, mein lieber Junge. Ich hole dich morgen ab. Ja. Wie habe ich Ihre letzten Worte zu verstehen, Milord? Herr von Tucher, ich bin mit Gütern so weit gesegnet, dass ich das Glück habe, auch Pflichten der Wohltätigkeit gegen Mitmenschen üben zu können. Milord, in finanzieller Hinsicht wäre es der schändlichste Undank, Ihre Hilfe nicht anzuerkennen. Eine andere Frage aber ist es, welcher Vorteil Kasper in moralischer Hinsicht aus Ihrer Anteilnahme erwächst. Ich habe diesen Satz nicht gehört, Herr Baron. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Sie heben Kasper weit über seinen Stand hinaus. Kennen Sie seinen Stand? Wissen Sie, ob wir nicht alle das Knie vor ihm zu beugen haben? Wenn Sie ihm diese Märchen einflüstern, dann ist er ganz und gar verloren. Wie soll sich dieser arme Mensch in der Welt zurechtfinden, die er erst seit 3 Jahren kennt? Sehen Sie, Milord, das ist der schädliche Einfluss, von dem ich spreche. Man soll ihm die Welt zeigen, mit der er auskommen muss. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm vorhaben, aber ich weiß, dass er mit beiden Beinen fest auf die Erde gestellt werden muss. Etwas wenig für das Kind von Europa. Alles andere ist für ihn Gift. Mein Gift wird ihm gut bekommen. Ich sehe, wie unwohl sich Kaspar hier fühlt, und ich habe mich deshalb entschlossen, die Sorge für Kaspars Existenz ganz zu übernehmen. Sobald ich von meiner Reise zurück bin, nehme ich ihn als meinen Pflegesohn nach England mit. Gendarmerie-Leutnant Hickel wird Kaspar abholen und zur Exzellenz von Feuerbach nach Ansbach bringen, bis ich für ihn sorge. Tja, ich glaube, wir haben uns weiter nichts zu sagen. Das wäre es dann wohl, ja. April 1832 in Ansbach. Sag nicht Exzellenz zu mir, Kaspar. Für dich bin ich der Herr von Feuerbach. Komm, wir wollen uns hier ans Denkmal setzen. Hier hat man einen schönen Blick über den Hofgarten. Was ist das für ein Denkmal? Das hat man dem Dichter Johann Peter Utz gesetzt, der hier in Ansbach geboren wurde und auch starb. Weißt du, dass vor kaum 4 Wochen am 22. März unser größter Dichter, Exzellenz von Goethe, gestorben ist? Ja, es wurde in der Schule gesagt. Komm, setzen wir uns. Ja. Wie geht's in der Schule? Kommst du mit? Ja, schwer. Oft tut mir der Kopf so weh. Ja, es war vielleicht nicht ganz richtig, dich schon auf das Gymnasium zu schicken. Warum muss ich denn Latein lernen? Ich will doch kein Pfarrer werden. Um gründlich Deutsch zu können, muss man gut Latein gelernt haben. Ich kann doch jetzt Deutsch. Mussten denn die Römer Deutsch lernen, um gut Lateinisch sprechen zu können? Nicht übel, Kaspar. Aber wenn du weiter brav lernst, nehme ich dich nächstes Jahr als Schreiber auf die Kanzlei des Appellationsgerichtes, ne? Ja, aber bis dahin wird doch Henry kommen, mich nach England mitnehmen. Du weißt nicht, wie lange Lord Stenhope noch auf Reisen ist. Henry hat es mir fest versprochen. Er holt mich. Ich zweifle nicht daran, Kaspar. Aber gerade deshalb musst du doch sehen, deinen Altersgenossen gleichzukommen und ein brauchbarer Mensch zu werden. Ach, ich hol sie ja nie ein. Manches weiß ich nicht, was sie schon als Kinder wussten. Ich bin 4 Jahre auf der Welt. 4 Jahre. Ach. Warum bist du jetzt wieder traurig? Ich denke mir eben, wie viel Schönes es auf der Welt gibt. Und wie lang ich schon gelebt habe und nichts davon gesehen. Ich wollte manchmal, ich wäre nie aus meinem Kerker gekommen. Sie hätten mich ruhig drin lassen sollen. Dann hätte ich von allem nichts gewusst und hätte keinen Jammer darüber, dass ich kein Kind gewesen bin. Kaspar, die meisten Menschen, die unter diesen Herrlichkeiten aufwachsen, betrachten sie mit gleichgültigen Augen, nehmen die Stumpfheit durch ihr ganzes Leben mit sich und empfinden in der Regel bei den Wundern der Natur nicht mehr als ein Tier auf der Weide. Die aber sind diese Genüsse, dieses alles in aller Frische und Reinheit vorbehalten geblieben. Damit hast du nicht nur einen Ersatz für die verlorene Jugend, sondern auch einen bedeutenden Vorzug vor anderen Menschen gewonnen. Da kommt wer. Psst, jetzt ruhig. Was ist denn ein Spaziergänger wie wir? Wer ist denn das? Ich kenne ihn auch nicht. Wer ist denn das? Aber deshalb muss es doch kein böser Mensch sein. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich habe doch keine Angst. Komm, komm, wir wollen weitergehen. Ja, bitte. Bitte. Ich bringe dich nach Haus. Ja. Sieh mal, dort drüben legen sie einen artesischen Brunnen an. Du weißt doch, was das ist. Ja. Gehen wir die Allee entlang. Ah, es wird schon richtig Frühling. Ist dir jetzt klar, warum die Bäume der Allee in der Ferne immer kleiner werden und doch gleich groß sind, wenn man zu ihnen kommt? Ja. Wo ist das denn nicht Kaspar Hauser? Ja, wirklich. Das ist ja Kaspar Hauser. Sag mal, erinnerst du dich an unser Gespräch unlängst? Mhm. Siehst du dich noch immer nach dem Fremden um? Ja. Gott, wenn nur Henry bald käme. Ich erwarte Gendarmerie-Leutnant Tickel jeden Tag aus Ungarn zurück. Ach. Interessiert dich seine zweite Reise nach Ungarn so wenig? Nein. Lord Stenhope hat ihn noch einmal auf die Suche nach deinen Eltern geschickt. Ich finde das sehr edelmütig von ihm. Henry ist gut. Hast du wirklich einmal ungarische Worte gesprochen? Ich glaube... Ja. Ich weiß nicht mehr. Ach, alle fragen mich das immer. Ich will doch nur meine Mutter haben. Und hast du dich an ein Schloss dort erinnert? Ja. Wie die Nürnberger Burg. Ja, ja, das schon. Aber wo das war? Wo war das doch? Wo war das denn? Ich weiß. Nun, wir werden ja sehen. Ich vermute ganz etwas anderes. Warum sagen Sie es mir denn nicht? Ich muss erst Klarheit haben. Nächstes Jahr wissen wir mehr. Wenn ich noch lebe. Immer ich noch diese lebe. Angst, Kaspar, Lehrer Meier, Hickel, ich, die ganze Polizei bewacht dich. Was fürchtest du noch? In Nürnberg hat er mich nicht tief genug getroffen, aber immer ist er hinter mir her. Nicht er, aber viele, viele sind es. Wer denn? Ich kenne sie nicht, aber ich spüre sie du doch. Du träumst, Kaspar! Nein, ich... So... Da sind wir. Ich will dich doch gut abliefern, Bayern Meier. Pflegt dich die Frau Meier gut? Ja, sie ist ganz lieb. Und Herr Meier? Streng. Ja, Kasper, wo... Grüß Gott. Oh, Exzellenz. Guten Tag. Ach, zieh doch den Mantel aus, Kasper. Treten Sie doch näher, Exzellenz. Wollen Exzellenz nicht ablehnen? Danke, ich muss zu einer Sitzung. Ach, treten Sie näher, Exzellenz. Ach, wenn Exzellenz wüssten, bitte schön, Exzellenz, wer gerade eben zurückgekehrt ist. Ja, Diener, Exzellenz. Guten Abend, Herr Meier. Oh, wen sehe ich denn da? Das ist aber eine Überraschung. Ja, der Marie-Leutnant Hickel, zu eurer Exzellenz Befehl, soeben aus Ungarn zurück. Kasper, was sagst du jetzt? Er ist ganz starr. Herr Leutnant, haben Sie meine Eltern gefunden? Du musst ja am besten wissen, ob ich sie finden konnte. Also ergebnislos. Vollkommen, Exzellenz. Hauser ist kein Ungar. Ich habe es gewusst. So, du hast es gewusst? Dann hättest du mir ja die Reise ersparen können. Was sagen Sie dazu? Läuft einfach hinaus. Ein typisches Beispiel für Hausers Haltung. Das tat er in der ersten furchtbaren Enttäuschung. Er wird sich sofort entschuldigen. Lassen Sie ihn. Jawohl, Exzellenz. Ich muss aufs Gericht. Kann ich Sie dort um 9 Uhr erwarten zum Rapport, Herr Leutnant? Zu Befehl, Exzellenz. Auch wenn die Spur in Ungarn zu nichts geführt hat, ist Kaspar deshalb noch lange kein Betrüger. Guten Abend. Guten Abend, Exzellenz. Guten Abend, Exzellenz. Naja, Hauser war ja schon immer sein Hätschelkind und täglich wird er hochmütiger. Kein Wunder, jeden Dienstag ist er bei Regierungspräsident von Stichana, jeden Sonntag bei Exzellenz. Wir waren ja noch nie da eingeladen, wir sind ja nur Herr und Frau Lehrer Meier, aber eher Lord Hauser oder was noch alles. Lord Landstreicher nach meinem Gefühl. Sagen Sie das nur nicht so laut. Wenn das hohe und höchste Herrschaften hören, reden Sie sich um Kopf und Kragen. Dass Sie immer so fruchtlose Reisen machen müssen, Herr Leutnant, um den angeblichen Kerker zu suchen oder seine Eltern. Nach Coburg, Gotha, Altbayern, Würzburg. Ich tue, was mir befohlen wird. Aber im Übrigen erlaube ich mir, meine eigene Meinung zu haben. Ja. Vermutlich ist er aus einem Zirkus entlaufen. Ach. Dafür spricht sein glänzendes Reiten. Ja. Dann führt er die Komödie in Nürnberg auf, wollte Karriere machen, kam immer mehr ins Lügen und findet nun nicht mehr heraus. Sehr möglich, gut kombiniert. Mein Kompliment. Aber nun sollten Sie mal hören, was Exzellenz von Feuerbach meint, der größte Kriminalist des Jahrhunderts. Ja, und unter uns, ich finde, der größte Kriminalist des Jahrhunderts wird alt. Nicht wahr? Das sage ich auch immer. Jette, du bringst es noch so weit, dass wir unseren Pensionär verlieren. Haben Sie das Buch von Exzellenz gelesen? Welches Buch? Sein Buch über Hauser. Ein Buch über Hauser? Mit Hausers Bild. Wo ist es denn? Ja, vor kurzem erschienen. Hier sehen Sie mal. Ach, sieh mal an. Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen. Ja. Von Amseln Ritter von Feuerbach, Ansbach 1832. Ja, und das müssen Sie doch erst mal lesen. Darf ich mal das Buch haben? Bitte. Sehen Sie mal, da schreibt er zum Beispiel hier, dass der Arm der bürgerlichen Gerechtigkeit nicht alle Höhen erreichen kann. Und dann, da spricht er von Kolossen, die vor goldenen Burgtoren Wache stehen. Ja. Das heißt also ziemlich deutlich, er sucht Kaspars Eltern auf einem deutschen Thron. Ja. Exzellenz scheint einen Roman geschrieben zu haben. Ja, und dann die Widmung, bitte. Seiner Herrlichkeit, Herrn Grafen Stanhope, Pair von Großbritannien. Kaspar redet ja nur noch von Lord Stanhope. Tag für Tag hofft er auf seine Rückkehr. So, ich glaube, dann hofft er vergebens. Nach dem Fehlschlag meiner zweiten Ungarnreise scheint Lord Stanhope diese sonderbare Geschichte satt zu haben. Ach. Die sinnlosen Anschuldigungen eines üblen Subjekts gegen eine ungarische Gräfin trafen zufällig mit Hausers Faseleien von einem Schloss in Ungarn und seiner Mutter zusammen. Weiter war es gar nichts. So. Das Schloss war bald gefunden, aber die Gräfin ist nicht Hausers Mutter. Ach. Ich erhielt genaueste Auskünfte über die Familie. Na, Lord Stanhope wird sehr enttäuscht sein von seinem Pflegesohn. Jawohl. Glauben Sie mir, er reist nach England zurück, aber ohne Hauser. Ich sage Ihnen, der ganze Schwindel wird eines Tages sein Ende finden. Nur anders, als die Welt es erwartet. Am 14. Dezember 1833 in Meyers Haus in Ansbach. Zum letzten Mal. Willst du mir dein Tagebuch zeigen, Hauser? Aber keins. Oh, Kasper, wir wissen es doch. Mach doch Herrn Leutnant Hickel nicht böse. Er ist ja immer böse mit mir. Ich als dein Lehrer verlange es, Kasper. Zeig uns dein Tagebuch. Was drinsteht, ist für mich. Andere brauchen es nicht zu lesen. Du wirst ja wissen, was du zu verbergen hast. Ich bin polizeilich befugt, dein Tagebuch zu lesen. Also her damit. Lieber will ich sterben. So, kenne ich, das kannst du tun. Stirb nur, bitte. Dann kann man auf deinem Grabstein lesen, hier liegt der Betrüger Kaspar Hauser. Sie kriegen es nicht. Was ich von dir zu wissen brauche, weiß ich, darauf kannst du dich verlassen. Wenn Herr von Feuerbach noch lebt, würden Sie anders mit mir reden. Aber warten Sie nur, wenn Lord Stanhope zurückkommt, dann... Dein Lord kommt nicht zurück, wenn du es wissen willst. Exzellenz von Feuerbach kann dir auch nicht mehr helfen. Und die Nürnberger kümmern sich einen Deut um dich. Das Blatt hat sich gewendet, mein Junge. Ich gehe auf mein Zimmer. Wir kommen dir schon auf deine Schliche. Da, läuft wieder weg. Also es ist nicht mehr auszuhalten mit ihm. Seit er im September dem König und der Königin vorgestellt wurde, redet er mit uns wie mit seinen Untertanen. Ja, ja. Als ob er ahnte, was Feuerbach vor seinem Tode noch für ein Luftschloss für ihn erbaut hat. Was denn? Erzählen Sie doch. Erzählen Sie doch, bitte. Aber bitte, im Vertrauen. Ja, seien Sie versichert. Wir schweigen. Also, was meinen Sie, wer der Herr Gerichtsschreiber Hauser nach Feuerbachs Meinung ist? Mhm. Oh, fallen Sie ruhig auf die Knie. Der Erbprinz von Baden. Der Erbprinz? Von Baden? Von Baden, jawohl. Laut Exzellenz von Feuerbach schreiben an die verwitwete Königin Caroline von Bayern. Das hat an Ihre Majestät geschrieben? Am 27. Januar 1833, ob Sie es glauben oder nicht. Ja, aber wie kam denn Exzellenz auf so etwas? Nun, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist gefährlich, sobald es über Ihre Lippen kommt. Ja. Sie wissen, dass der jetzige Großherzog von Baden eigentlich nicht thronfolgeberechtigt war, denn er stammte aus der zweiten, aus der morganatischen Ehe seines Vaters mit dem Freifräulein Luise von Geiersberg. Ja. Der jetzigen Reichsgräfin von Hochberg? Jawohl. Und deren Sohn wäre nie auf den Thron gelangt, wenn nicht... Wenn nicht? der rechtmäßige Nachfolger ohne männliche Erben gestorben wäre. Großherzog Karl hatte zwar zwei Söhne, aber beide starben ganz früh. Der Ältere, also der Thronfolger, wurde 1812 geboren und starb im gleichen Jahr. Oder wie Exzellenz von Feuerbach nun behauptet, er starb nicht. Die Gräfin Hochberg habe ihn nur beseitigt, um ihren Sohn auf den Thron Badens zu bringen. Dafür sei das todkranke Kind irgendwelcher Leute untergeschoben worden, das dann auch bald starb und als Erbprinz von Baden begraben wurde. Den wirklichen, das war nun Feuerbachs Idee, soll die Gräfin in einem Kerker... In einem Kerker? Oh Gott, stimme bei Kasper. So sehen die Dinge in Wirklichkeit aus. Ach so, im Kerker, mein Gott. Oh, ja. Kerker. Nun, nach dem Brief, den Hauser bei sich trug, als er in Nürnberg auftauchte, war er als Kind im Oktober 1812 von Fremden gefunden worden, also genau zur gleichen Zeit, als das älteste Kind des Großherzogs Karl starb. Na, wenn das Kaspar auch noch hörte. Jette, sieh doch mal nach, wo er ist. Ja, da ist er ja. Herr Meier, ich gehe zu Herrn Pfarrer Fuhrmann. Bitte. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt zu Hause ist. Wie spät ist es? 3 Uhr vorüber. Aber Georg... 3 Uhr vorüber. Danke, ich muss jetzt gehen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ob er an der Türe gehorcht hat? Sonderbar, wie der aussah, was? Mhm. Ach, er ist die letzten Tage ganz unleidlich. Ja. Ich weiß nicht, was er wieder hat. Ja. Das ist ja auch gleichgültig. Ich glaube niemals, dass er da Erbprinz von Baden... Ausgerechnet Baden. Gut, ich glaube es ja auch nicht. Aber es sind schon Zeitungen beschlagnahmt worden, oben im Norden, die das Märchen brachten. Und neulich haben wir einen Orgelmann verhaftet, der eine Moritat darauf sang. Warum hätte die Gräfin ihn denn nicht einfach umgebracht? Gut, Exzellenz half sich angeblich mit dem alten Motiv. Der beauftragte Mörder habe Gewissensbisse bekommen und ihn leben lassen. Allerdings im Kerker. Lächerlich. Ja, unserer Meinung nach. Aber sogar Seine Majestät, unser König, scheint daran zu glauben. Seine Majestät schreiben ja auch Gedichte. Ja, unser König liebt die Gräfin Hochberg nicht. So. Denn wäre ihr Sohn nicht Großherzog geworden, hätte Bayern den nördlichen Teil Badens dazu bekommen. Sie wissen, dass auf dem Wiener Kongress die Abmachung getroffen wurde, Baden solle beim Aussterben der Zähringer Manneslinie zwischen Österreich und Bayern aufgeteilt werden. Ja, so sagte man. Nun können Sie sich denken, dass Majestät der Gräfin Hochberg nicht gewogen ist. Und daher käme ihm Kaspar als Erbprinz von Baden recht gelegen. Ich verstehe das nicht. Seine Majestät hätte doch gar nichts davon. Nein, aber die Hochbergschen hätten den Schaden. Der jetzige Großherzog müsste abdanken. Ja, wenn das alles wahr wäre. Und daran glaube ich niemals. Ich auch nicht. Aber eben wegen dieser Sache ist man höheren Ortes auf Hausers Tagebuch so erpicht. Ach so. Ich verstehe, Herr Leutnant. Nichts leichter als das. Durchsuchen wir doch sein Zimmer, solange er fort ist. Sehr gut. Bitte, bitte gehen Sie voran. Also komm. Er scheint wirklich weggegangen zu sein. Na, wir wollen auf alle Fälle vorsichtig sein. Ob das richtig ist, ihm das Tagebuch einfach wegzunehmen? Du hörst doch das Leutnant, die gesagt, es ist notwendig. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Grässlicher Rauch. Mach doch mal das Fenster auf, Gitte. Ist denn der Ofen kaputt? Der Ofen ist doch nie gebraucht worden. Sehen Sie mal hier. Er hat doch was verbrannt. Tatsächlich, da liegt ja noch angekohltes Papier. Er hat sein Tagebuch verbrannt. Verbrannt. Na, was hat er denn da zerrissen? Ja. Schau mal an, Jette. Sein englisches Wörterbuch. Oh. Das hat er ja wohl kaum mehr nötig. Mach lieber das Fenster wieder zu, Jette. Ist ja ein scheußliches Wetter draußen. Aber der Qualm. Sieh mal. Was denn? Sieh mal. Er kommt zurück. Kaspar, jetzt schon? Aber wie läuft denn der? Als ob er betrunken wäre. Wo? Da sind Sie doch mal da. Ja. Hören Sie, das sieht aber komisch aus. Vielleicht fehlt ihm was. Ich mache auf. Kommen Sie mit, Herr Mayer. Ja. Ja. Ich komme schon. Ich weiß, was ist los mit ihm? Was will er jetzt wieder haben? Ich bin ja doch schon da. Ja. Was ist denn, Jette? Oh Gott. Schnell. Ja. Schnell. Ich kann ihn nicht halten. Komm doch. Was ist denn los? Was ist denn los? Oh Gott. Fass doch an. Kasper. Fass an. Was ist denn? Ist da was geschehen? Na, oh, rede doch, Hauser. Oh Gott, er blutet, ja. Wo denn? Kaspar. Na, rede doch endlich, wenn wir dir helfen sollen. Was war denn? Was ist denn mit dir? Ich ging in den Hofgarten. Ja. Da kam ein Mann. Ja. Der gab mir einen Beutel. Und plötzlich sah ich ein Messer. Messer? Damit hat er mich gestochen. Na, hallo. Im Hofgarten hat dich ein Mann gestochen? Wer es glaubt. Ich glaube, jetzt hast du deinen dümmsten Streich gemacht, Hauser. Der wird keinen so guten Ausgang nehmen wie in Nürnberg. Ich lasse ihn selbst gefahren. Oh, er muss ins Bett. Er muss ins Bett. Komm, pass doch da drüben an. Halten Sie doch, Herr Leutnant. Mach doch die Tür auf, bitte. So, nun kommst du ja in den Weg. Stimm dich nur fest. So, nun leg dich hin, Kasper. Und lass dich zudecken. Oh, Kasper, es wird schon wieder besser. Es geht schon. Wie kamst du in den Hofgarten? Du warst doch bei Pfarrer Fuhrmann. Hinbestellt. Ja. Aber nun bleib ganz ruhig liegen, Kasper, ja? Ich werde Dr. Heidenreich holen. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja. Kasper, wie fühlst du dich denn? Ich habe solche Schmerzen auf der Brust. Wie wird das ausgehen, Herr Leutnant Hickel? Ich muss Ihnen einiges fragen. Kasper, wann und wo hat dich jemand in den Hofgarten bestellt? Heute Morgen um 9, wo man ins Gericht hinaufgeht. Und wer hat dich bestellt? Sah aus wie ein Arbeiter. Sagte, eine Empfehlung vom Hofgärtner. Weiter? Ich sollte nach 3 Uhr in den Hofgarten gehen. Zum Brunnen da, wo sie graben. Aber ich kann nicht so schnell sprechen. Und nun? Ich ging von Pfarrer Fuhrmann durch die Jägerstraße in den Hofgarten, gerade auf den Brunnen zu. Da war niemand, da ging ich an dem Denkmal vorbei. Da kam ein Mann auf mich zu. Derselbe, der dich hinbestellt hat? Nein, ein anderer. Hat ein rotes Gesicht, schwarzen Bart, mittelgroß, war 50 Jahre alt. Und was tat er? Er gab mir einen Beutel und sagte, ich mache Ihnen den Beutel zum Präsent. Und wie ich ihn nehmen wollte, starre mich. Was geschah dann? Ich ließ den Beutel fallen und lief. Und der Mann? Ich sah mich nicht mehr um. Und mit was für einem Instrument hatte ich denn der Mann gestochen? Das weiß ich nicht. Na, nu. Ich glaube, es war ein Stilett. War denn sonst kein Mensch im ganzen Hofgarten? Doch. Ich kann nicht mehr. Bitte. Ist ja schon gut, Kasper. Gleich wird der Doktor da sein. Kommen Sie, Herr Leutnant. Gehen wir in mein Zimmer. Ja, das genügt auch für heute. Glauben Sie nun an die Geschichte? Nein. Nein? Aber die Untersuchungen sind maßgebend. Erinnern Sie sich, wie er vorher sagte, da will ich lieber sterben. Ja. Das Interesse für ihn ist alarmend allerseits, deshalb will er wahrscheinlich wieder einmal die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Also sowas kennt man ja. Wenn aber doch einer. Wissen Sie, mir geht das nicht aus dem Kopf, was Sie von der Gräfin Hochberg sagten. Lieber Herr Mayer, wenn es einen Mörder gibt, werden wir ihn finden. Aber ich sage Ihnen, wir finden keinen. Dr. Heidenreich ist da. Und dieser Leutnant... Was ist denn, Frau Mayer? Diesen Beutel hat den Mann von der Wache im Hofgarten gefunden und für Sie abgegeben. Sehen Sie, Herr Leutnant? Was? Zeigen Sie her. Ja, da ist ein Zettel drin mit Bleistift beschrieben, aber ich kann ihn nicht lesen. Na, das ist doch Spiegelschrift. Sie müssen den Zettel umgekehrt gegen das Licht halten. Ja, sehen Sie, so können Sie es gleich lesen. Ja. Ich komme von der bayerischen Grenze... Ich will euch auch noch den Namen sagen. M.L.OE. Ist das Hauserschrift? Nein. Verrückte Geschichte. Ich muss zur Polizei. Guten Abend. Am 17. Dezember 1833 in Meyers Haus in Ansbach. Schreiben Sie. Zu Protokoll genommen von der Untersuchungskommission des Königlichen Kreis- und Stadtgerichtes Ansbach am 17. Dezember 1833. Nachdem von Herrn Medizinalrat Dr. Hollacher die Anzeige erstattet wurde, dass Kaspar Hausers Zustand plötzlich eine gefährliche Wendung genommen habe, dass derselbe diese Nacht vom 17. auf den 18. schwerlich überleben werde, so begab sich Inquirent alsbald in die Wohnung des Kaspar Hausers. Herr Leutnant! Ja? Mein Mann sagt, Sie möchten doch zu Kaspar kommen. Es scheint zu Ende zu gehen. Ich komme. Warten Sie auf mich, Schreiber. Jawohl, Herr Leutnant. Wer ist bei Ihnen? Mein Mann, Professor Taumer. Muss der dabei sein? Es ist ein früherer Lehrer, wissen Sie. Und er ist extra von Nürnberg gekommen, als er von dem Mord hörte. Von dem Mord? Liebe Frau Meier, das wollen Sie der Polizei überlassen. 4 Tage suchen wir vergeblich nach dem Mörder. Aber was soll ihn denn zum Selbstmord getrieben haben? Ja, der war nicht beabsichtigt. Er hatte natürlich nicht dran gedacht, dass die Wunde sich so schlimm entzünden könnte. Ich kann es nicht glauben, dass er selber... Bitte schön. Geht es hier auf? Ja. Ich sage Ihnen schon, Hauser hat seinen ganzen Nimbus verloren. Er braucht ein neues Aufsehen. Weiter war es gar nichts. Ich glaube es nicht. Herr Leutnant Hickel. Ja, bitte. Er liegt in tiefer Ohnmacht. Sie kennen Professor Daumer, Herr Leutnant? Aus Nürnberg. Ich hätte Sie beim Protokoll erwartet, Herr Professor. Ich wollte nicht kommen. Hier stirbt ein Mensch und Sie diktieren Akten. Es werden nicht die letzten Akten über Hauser sein. Akten? Nichts als Akten? Etwas Liebe hätte ihm geholfen. Herr Professor, ich will gar nicht von mir sprechen. Aber Exzellenz von Feuerbach? Ja, der hat seine Liebe zu ihm mit dem Tod bezahlt. Ach, glauben Sie auch das Märchen von seiner Vergiftung? Oh ja. Seien Sie etwas vorsichtig mit Ihren Äußerungen. Warum, Herr Leutnant? Wäre das Majestätsbeleidigung, dann stimmt hier meine Ansicht, dass der Mörder eine Krone trägt. Nun, ich will es Ihrer begreiflichen Erregung zugutehalten. Je höher der Auftraggeber, desto leichter findet sich ein bezahlter Dolch. Ach, Sie kennen wohl sogar den Mörder. Wollen Sie uns die Arbeit nicht etwas erleichtern? Danke. Sie werden mir doch nicht glauben. Nein, denn Sie sehen das wirkliche Trauerspiel hier nicht. Sie sehen nicht in die Seele dieses gequälten Menschen, der sich in eine Lüge verrannte, aus der er nicht mehr herausfand. Kaspar. Der schließlich keine andere Rettung sah, als sich die Haut zu ritzen und dem nun die Wundeiterung das erlösende Ende bringt. Das erlösende Ende? Wir alle hätten ihn erlöst, wenn wir ihm sein Recht verschafft hätten. Nein, wenn wir ihn von der Last seiner Lüge befreit hätten. Still. Er wacht auf. Kaspar, hörst du uns? Ja. Ich bin es, Kaspar. Dein erster Lehrer. Dein Du. Erkennst du mich? Professor. Danke. Vertrau auf Gott, Kaspar. Hast du mir etwas zu sagen? Ach, ich will ja gern verzeihen. Aber ich weiß nicht, wem. Wir wollen beten, Kaspar. Vater unser, der du bist im Himmel. Vater unser, dein Wille geschehe. Er schläft wieder. Nein. Sieh mal seinen Finger. Als ob er schreibt. Er muss noch viel schreiben. Schreiben. Er fiebert. Fiebert? Schreiben. Ich glaube, er meint den Zettel im Beutel. Ach Gott. So sterben müssen. In Schimpf und Schande. Wir sind bei dir, mein Kind. Wir sind bei dir. Wir sind doch bei dir. Ich bin müde. Ich werde nur noch kurze Zeit auf dieser Welt sein. Gott hat mir jetzt gute Menschen gegeben. Danke, Professor. Aber das Ungeheuer war stärker als ich. Was meinst du, Kaspar? Was meint er damit? Ach, dass Henry viel Gutes getan hat, ist noch sein Schutz. Er spricht von Lord Stanhope. Sonst wäre er auch verloren. Was meint er? Ich habe es geahnt. Lord Stanhope war es. Was? Sein Mörder? Er will noch etwas sagen. Es war ein schwerer Kampf. Den kann nicht jeder Mensch bestehen. Gott wird dir helfen. Ich bin müde. Muss noch große Reise machen. Er ist tot. Jetzt ist er endlich bei seiner Mutter. Wer war dieser Mensch? Sie können nicht beweisen, dass er von hoher Abstammung war. Und Sie können nicht beweisen, dass er ein Betrüger war. Vielleicht wird das Rätsel einmal gelöst. Ich glaube nie. Schreiben wir auf seinen Grabstein. Hic jazet Kasparus Hauser. Hier ruht Kaspar Hauser. Enigma sui temporis. Das Rätsel seiner Zeit. Ignota nativitas. Unbekannt war seine Geburt. Occulta mors. Geheimnisvoll sein Tod.